Willkommen bei One App a Day. Jeden Tag eine App. iOS, Mac, Android, Windows Phone 7, Memo und mehr. Moin moin, Servus und Hallo und willkommen zur neuen One App a Day Folge. Ernsthaft, bei dieser Folge 325 übrigens, weiß ich gar nicht so ganz genau, wie ich anfangen soll. Es gibt so Apps, die sind schön programmiert und von der UI gefallen sie mir recht gut oder ernsthaft gut sogar. Ich würde sie trotzdem tatsächlich selber nie benutzen und eine Empfehlung, sie zu nutzen, kann ich auch in diesem Fall heute nicht aussprechen. Trotzdem, es wird sicherlich Leute geben, weil es genug Leute gibt, die entsprechende Zeitung lesen, die vielleicht die App auch mögen werden. Immerhin hat sie auch im App Store, eine iOS-App übrigens, 4,5 Sterne. Und ich habe sie mir mal angeguckt, weil ja, man möchte ja auch solche Apps empfehlen. Nein, empfehlen ist das falsche Wort. Über die reden in einer Folge. Und es, man will ja nichts ausschließen, irgendwie jedenfalls. Die Rede ist von der App Bild Buzz, Nachrichten von Bild, also von der Bild-Zeitung, als Push. Erstmal die technischen Daten. Sprachen, Deutsch, Englisch, Größe 11,9 Megabyte, Version 1.2.0 und die App ist gratis. Eine Universal-App ist es nicht. Die App wird folgendermaßen beschrieben. Buzz ist eine schlaue Nachrichten-App. Sie lernt, welche Bild-News dich interessieren und schickt dir nur aufs Handy, was du auch wirklich lesen willst. Blitzschnell als Push. Dazu muss ich sagen, ich lese keine Bild-Zeitung. Nein, auf keinen Fall. Was macht diese App nun? Ihr müsst euch nicht registrieren oder sonst was. Ihr startet sie. Ihr bekommt im Prinzip in Form von, wie bei Tinder, diese so rechteckige Karten, die entsprechenden Artikelbilder und die Headline, die Überschrift präsentiert und müsst sagen, na, die News interessiert mich, die weniger, die wahrscheinlich, die nicht und so weiter, bis ein paar News durchgearbeitet sind und dann müsst ihr Push-Nachrichten aktivieren, weil die News kommen dann ja als Push. Wenn ihr das erledigt habt, dann könnt ihr ganz schnell durch die Artikel wischen, einfach wegwischen, genau auch wie die Tinder-Karten. Wenn ihr nochmal eine Karte zurückhaben wollt, schüttelt ihr einmal das Gerät, dann kommt die Karte wieder zurück. Um einen Artikel zu lesen, dann, ich weiß gar nicht, ob sich dann die mobile Bildseite in einem In-App-Browser öffnet oder wie das realisiert. Das ist, wirkt auf jeden Fall so. Dann, ja, öffnet sich die Seite und ihr könnt den ganzen Artikel lesen. Wenn ihr einen Artikel gelesen habt, erscheint unter der Karte der Weiterempfehlen-Button. Wenn ihr da drauf geht, eröffnet sich das ganz normale, in meinem Fall auf dem iPhone 6, das iOS 8 Sharing-Menü. Ich glaube, es ist auch sowieso, genau, erfordert iOS 8 oder neuer. Und dann könnt ihr es ganz normal über Google+, Facebook, Twitter, was auch immer teilen, ganz wie ihr das wollt. Wenn ich so die Kundenrezensionen lese, hier online werden drei angezeigt, wird das eine ist 5 Sterne, top, kurz, knackig, schnell, informativ. Ein anderer schreibt, mich nerven zwar die typischen Bild-Trivial-Themen, aber die kann man ja einfach wegschnicken. Die Nachrichtenlage dagegen ist erstaunlich gut aufbereitet und die App funzt hervorragend. So auch die Kommentarfunktion. Diese wird nicht durch die Reaktion bei unliebsamen Themen für die Regierung geschlossen, sondern bleibt offen. Hut ab weiter, so super App, immer schnell informiert. Wie ich schon gesagt habe, es gibt genug Bildleser und für Bildleser ist die Bild-Buzz-App sicherlich die passende App für andere Leute, die die Bild-Zeitung